Hallo, meine lieben Freunde in deutschsprachigen Ländern, in den Ländern, die meine wunderschöne Sprache sprechen. Ich würde euch nichts Rechtes tun, wenn ich in dieser Serie, wo wir über Vergeben reden, nicht über diesen Punkt reden würde. Und ich sag dir, das ist etwas, worunter sehr viele Christen leiden. Nicht nur sehr viele Christen, sondern sehr viele Menschen auf dieser Welt leiden. Aber auch sehr viele Christen. Warum weiß ich das? Ich weiß das von endlosen Gesprächen in der Seelsorge seit vielen Jahrzehnten. Das ist etwas, wo viele wirklich damit kämpfen und auch wo ich damit gekämpft habe. Und ich habe unwahrscheinlich gelitten. Und ich hoffe, euch jetzt mit meiner Aussage so zu konfrontieren, dass es ein Schock ist, der euch rausreißt aus diesem Dilemma. Das hoffe ich, ein bewusster Schock. Manchmal brauchen wir diese Schocktherapie, die uns wachrüttelt und aufrüttelt und sagt, was ist denn da los? Vergib dir selbst. Mein lieber Freund, wenn ich dir sagen könnte, wie viele Christen sitzen in Gefängnis der Unvergebenheit, nicht im Gefängnis der Unvergebenheit den anderen gegenüber, sondern sich selbst gegenüber. Ich saß mit einer Dame in Seelsorge und die sagte immer wieder, Reinhard, ich kann mir nicht vergeben. Ich kann nicht, ich habe alles getan, ich schaffe es mir nicht zu vergeben und das geht einfach nicht, das bringe ich nicht hin, das ist eine Sache, die ich einfach nicht schaffe und ich kann es nicht. Immer wieder, wenn ich denke, dass was ich alles getan habe, ich habe da so viel kaputt gemacht, ich habe anderen so viel angetan und Leute, die ich geliebt habe, die habe ich so sehr verletzt, ich schaffe es mir nicht selbst zu vergeben. Und das war etwas, wo ich auch sehr gelitten habe. Ich habe in unserem Mentoring habe ich eine ganze Serie aufgenommen, wie man mit Schande und wie man mit Schuld wahrhaftig umgeht. Und wisst ihr, und wenn du dir nicht selbst vergibst, ich werde dir sagen jetzt, und ich hoffe, das ist der Schock. Ich hoffe, das ist der Schock, der dich rausreißt aus diesem Dilemma in dem Gefängnis, dass du in dem Gefängnis sitzt, dir selbst nicht vergeben zu haben. Ich schreibe hier auf, was los ist, wenn du dir selbst nicht vergibst. Stolz. Das ist Stolz. Reinhard, jetzt kämpfe ich mit Selbstanklage, jetzt kämpfe ich mit Verdammnis, jetzt kämpfe ich mit allen möglichen Gefühlen, mit denen ich mir so schwer tue. Ich hoffe, du kommst zu mir und umarmst mich und drückst mich ein bisschen, gibst mir ein bisschen Mitleid, ein bisschen Barmherzigkeit und sagst, ach, es ist doch nicht so schlimm. Vergib dir doch selbst. Ich liebe dich und ich vergebe dir auch. Hör zu, das brauchst du nicht. Wenn du dir selbst nicht vergeben hast, egal was du getan hast, dann brauchst du die Wahrheit. Nette Umarmungen, nette Gefühle, nettes Selbstmitleid oder dein Selbstmitleid zu fördern, hilft dir nicht. Du brauchst die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, die Wurzel von Mangel an Selbstvergebung ist Stolz. Wie kann ich das so keck und so frech und so kühn sagen? Ich werde dir sagen, warum. Wenn Gott dein Leben sieht und dein Leben kennt, Gott kennt jedes Detail deines Lebens. Gott kennt dir Sünden, von denen du dir gar nicht bewusst bist, weil sie in deinem Herzen versteckt sind. All das weiß Gott. Wenn Gott, der dich kennt, in- und auswendig jedes Detail deines Lebens, wenn dieser Gott dir absolut 100% ganz ohne Vorbehalte vergeben hat, du aber dir selbst nicht vergibst, was machst du dann? Du erhebst dich über Gott. Du sagst, ich weiß besser als Gott. Er hat mir zwar vergeben, ich kann es nicht. Das heißt, was er getan hat, sehe ich nicht als das an, dass es korrekt ist, daher kann ich mir auch nicht vergeben. Wenn wir nur erkennen würden, welche Arroganz es ist, uns selbst nicht zu vergeben. Lieber Freund, wenn Gott sagt, dir ist 100% vergeben und wir diese Sünden wiederum herausholen, heraufgraben und darüber nachdenken, darüber nachsinnen und die ständig nähern durch unser eigenes verrücktes, falsches Verständnis und unsere falsche Anerkennung der Lügen und nicht der Wahrheit, dann maßen wir uns an, dass wir es besser wissen als Gott. Wenn Gott sagt, mir ist vergeben und ich das nicht anerkenne, weil ich mir selbst nicht vergebe, dann überhebe ich mich über meinen eigenen Schöpfer. Und wenn das nicht stolz ist, dann hätte ich gerne, dass du uns eine Nachricht schickst und sagst, was es ist. Du kannst es mit schöneren Worten umschreiben, du kannst es alles mögliche Deckmantel darüber geben. Die Wurzel, dir selbst nicht zu vergeben, ist und bleibt stolz aus einem simplen Grund. Wenn Gott dir vergeben hat und du dir nicht vergibst, sagst du, dass du es besser weißt als Gott. Und das ist etwas, wovon wir uns unbedingt abwenden müssen. Meine lieben Freunde, ich kann mir ja selbst auch so schwer getan, mir selbst zu vergeben. Ich bin ja da drin gesetzt in diesem Gefängnis der Schuld, weißt du, und wenn man auch sexuelles Missbrauchsopfer ist, so wie ich, die sexuellen Missbrauchopfer, die geben sich ja selbst die Schuld. Und auch die geistlichen Missbrauchsopfer. Ich habe da mal eine Studie gelesen, wo man erkannt hat und gesehen hat, da haben Leute so eine Studie gemacht, das war vor vielen Jahren her, vor mehr als 20 Jahren, da war ein kanadischer Bibellehrer, Prophet, glaube ich, war er. Und dieser Mann hat damals eine Serie gemacht und ein intensives Studium und hat den geistlichen Missbrauch verglichen mit dem sexuellen Missbrauch. Und der Mann hat etwas Interessantes herausgefunden. Der Mann hat herausgefunden, dass die Traumas und dass die Symptome dieses Traumas vom geistlichen Missbrauch und dem sexuellen Missbrauch fast identisch sind. Und weißt du, und eines der Dinge des sexuellen Missbrauchs ist, man klagt sich selbst an. Ich bin die Schuldige. Und das wird ja auch, kommt ja über diese Manipulation dann oft sehr, wird es sehr stark eingetrichtert in diesen Leuten. Dass man fühlt sich schuldig, dass man denjenigen, der einen missbraucht hat, eine Gelegenheit gegeben hat, ihn vielleicht verführt hat dazu. Und mein lieber Freund, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist ganz eine simple und eine einfache Wahrheit. Egal, was die Vergangenheit ist, egal, warum ich etwas getan habe, wenn mir vergeben wurde, dann muss ich mir auch selbst vergeben. Ich kann mich nicht erheben und sagen, ja, das ist eben das, das ist die Auswirkung, das ist das Symptom, das ist das Trauma. Ich darf keine einzige Entschuldigung in mein Leben dulden, warum ich mir nicht vergeben habe. Ich muss mir in den Spiegel schauen und ich muss sagen, Reinhard, du bist frei. Dir ist vergeben. Und weißt du, manche von uns würden es gut tun, uns in den Spiegel zu schauen und sagen, Reinhard, ich vergeb dir. Maria, ich vergeb dir. Schau dir mal in die Augen im Spiegel, tief in die Augen und sag Folgendes, wie Christus dir vergeben hat, so vergebe ich dir auch. Ich führe sehr viele Selbstgespräche. Ich spreche oft mit mir selbst. Ich spreche zu meinem Herzen. Ich spreche zu meinem Geist, ich erteile da Befehle aus. Das ist etwas Gutes, das wir tun sollen. Dinge deklarieren über unser eigenes Leben. Dir ist vergeben, vergib dir selbst. Bitte regel das ähnlich heute. Genauso wie ich dir die Schritte gezeigt habe, wie Christus dir vergeben hat, so musst du nicht nur anderen vergeben, sondern genauso musst du dir selbst auch vergeben. Jetzt möchte ich noch über zwei Dinge reden, über eines nur sehr kurz, über das zweite noch etwas ausführlicher, nicht extrem. Irgendwann müssen wir diese Serie auch zu Ende bringen. Und zwar das nächste, was ich kurz anschneiden möchte, das werde ich kurz anschneiden und das letzte dann etwas länger. Warum? Weil es in meinem eigenen Herzen so viel bewirkt hat. Nicht nur so viel bewirkt hat, weil der Herr mir eine Warnung gegeben hat. Der Herr hat mir eine Warnung gegeben, wenn ich auf diesem Gebiet nicht wirklich achtsam bin, dann werde ich den Plan, den er für mich hat, nicht erfüllen können. Okay, aber das wird das Letzte sein. Das vorletzte Thema, das wir jetzt hier ansprechen, ist Folgendes. Bitterkeit. Meine lieben Freunde, ich möchte euch was sagen. Bitterkeit verzehrt uns. Bitterkeit frisst uns auf. Ich bin der Überzeugung, dass Bitterkeit ist ein Resultat, möchte ich mal sagen, von Unvergebung. Ich persönlich glaube nicht, dass Leute, die nicht vergeben haben, die in Unvergebung leben, dass die automatisch auch schon bitter sind. Sondern mein Verständnis ist, dass zuerst kommt die Unvergebung, dann hegen wir diese Unvergebung, wir nähren diese Gefühle und das steigert sich dann und das ändert dann in Bitterkeit. Und wenn wir lernen, je schneller wir lernen zu vergeben, desto weniger wird sich Bitterkeit in unser Herz einschleichen. Wenn sich diese Bitterkeit mal eingeschlichen hat in unserem Herzen, dann möchte ich Folgendes sagen. Gefährliche Personen, und ich werde euch das erklären. Personen. Okay, das soll ein R sein. Dann sind wir werden zu gefährlichen Personen. Ich sagte ja etwas von mir selbst. Als ich im 2001 durch einen wirklich sehr schwierigen Zerbruch ging, wo alles zusammenbrach, was wir uns aufgebaut haben, wo Dinge auseinanderfielen, wo Beziehungen auseinandergingen, wo einfach sehr, sehr, sehr vieles Schmerzhaftes in unserem Leben geschah. Und ich habe damals gekämpft mit Vergeben, will ich ganz aufrichtig und ehrlich sagen. Ich habe alles versucht, dass ich die Sache wieder bereinigen kann, aber das Vergeben, das war so schwer. Dann kam ich zu einem Punkt, in dem ich mich diese Dinge angewendet habe, die so klar in der Bibel stehen und die ich euch so klar gezeigt habe, indem ich sie nicht klipp und klar sofort und schnell angewendet habe, dann kam ich zu dem Punkt, wo sich Bitterkeit in mein Herz eingeschlichen hat. Ich habe gemerkt, diese Wurzel der Bitterkeit, die hat begonnen, die wollte sich in meinem Herzen festsetzen. Ich weiß nicht, ich kann es selbst nicht beurteilen, war ich bitter? Das weiß ich nicht, aber zumindest war da der Ansatz der Bitterkeit da. Sie wollte sich in meinem Herz festmachen. Weißt du, was ich getan habe? Eines der ersten Dinge, die ich getan habe, ich habe meine prophetische Gabe sofort abgestellt. Ich habe sie zugedreht, abgestellt. Weißt du, warum? Ich weiß nicht, was noch viel gefährlicher sein kann als ein verbitterter Prophet. Ich weiß nicht, was schlimmer sein kann als eine Person, die gelernt hat, prophetisch zu dienen, prophetisch zu fließen und wo das Herz bitter wird. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, eine Person, die anderen Menschen das Wort Gottes lehrt mit Bitterkeit im Herzen. Ich weiß nicht, was schlimmer sein kann, ein Christ, der im Dienst steht mit Bitterkeit in seinem Herzen. Warum ist es so gefährlich? Denn du kannst dich ja nicht trennen von deiner Bitterkeit, wenn du bitter bist. Das ist die eine einzige Einheit. Und das, wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Ich kann dann das Wort Gottes lehren, aber weil mein Herz jetzt bitter ist, dann kommt was raus? Es kommen biblische Worte raus, aber mit einer Vermischung aus Bitterkeit in meinem Herzen. Und das vergiftet die anderen Geschwister. Und das vergiftet so viele Leute. Daher, wir müssen uns entscheiden, dass wenn wir Bitterkeit erlaubt haben in unserem Herzen, erstens, dass wir zurückkommen zur wahren Vergebung, wie ich sie euch gelernt habe, aber dass wir Buße tun. Buße tun. Wir Christen müssen lernen, wieder wahrhafte Buße zu tun. Wir Christen, wir müssen endlich wieder zu dem Punkt kommen und wir sagen, ich habe Bitterkeit in meinem Herzen zugelassen und ich wende mich davon ab. So einfach ist das, Buße zu tun. Ich wende mich bewusst weg von dem Zustand der Bitterkeit und ich nehme mir jetzt Vergebung von Gott und ich vergebe und ich bewahre mein Herz, ich behüte mein Herz, dass ich niemals in meinem Herzen Bitterkeit einschleichen kann. Bitterkeit ist gefährlich. Die Bibel sagt, habt Acht, dass keine Wurzel der Bitterkeit in euch aufkeime, die viele vergiftet. Viele Menschen wurden vergiftet, weil andere das Herz der Bitterkeit in sich trugen. Mein lieber Freund, kannst du dir vorstellen, Kannst du dir vorstellen, eines Tages vor Jesus zu stehen und er zeigt dir vielleicht 100, 500.000 Menschen, die alle von der Wurzel der Bitterkeit verunreinigt wurden, weil du sie in deinem Herzen erlaubt hast. Als ich das damals gekannt habe, ich habe mich mal isoliert von allen. Allen, außer von meiner lieben Debbie und den Kindern. Und ich habe gesagt, jetzt ist für mich die einzige Priorität. Ich nehme meine Auszeit. Leute haben gesagt, wie wirst du deine Familie lernen können? Wie wirst du das können? Das ist doch absurd. Ich habe zu mir gesagt, es ist mir alles egal. Jetzt geht es mir um mich und mein Herz und um sonst gar nichts. Dienst ist mir nicht mehr wichtig. Der Prophet zu sein ist mir nicht mehr wichtig. Der Mann Gottes zu sein ist mir nicht mehr wichtig. Eins ist mir jetzt wichtig. Ich und mein Herz wieder mit dem Herzen Gottes in Einklang verbringen. Ich habe damals ein Jahr verwendet, um fast ständig nur zu fasten, stundenlang alleine im Wald zu gehen, mit der Bibel und mit sonst gar nichts und mit dem Heiligen Geist, um sicher zu gehen, dass in meinem Herzen kein Funken von Bitterkeit drinnen ist. Und den Rest hat der Herr nicht nur wiederhergestellt, multipliziert, vergrößert, verändert und alles wunderbar gemacht. Und ich schaue zurück und ich bin dem Herrn so dankbar, dass ich intuitiv aus meinem Inneren heraus gewusst habe, wenn ich in Bitterkeit lebe, vergifte ich so viele andere und vor allem mich selbst. Und weißt du, was das Schockierende war? Die prophetische Gabe war ja nach wie vor da. Ich hätte nach wie vor prophetisch wirken und dienen können. Ich hatte Einladungen und offene Türen an so vielen Orten weiterhin zu dienen. Aber ich wusste, ich muss auf mein Herz jetzt Acht geben. Mein lieber Freund, wenn du Bitterkeit in deinem Herzen entdeckt hast, oder frag mal den Heiligen Geist, sag Geist Gottes, gibt es irgendwelche Bitterkeit irgendwo in meinem Herzen? Ich muss sie unbedingt sehen, zeig sie mir. Dann tue Buße, wende dich ab, lass das los und vergib von ganzem Herzen. Danke, das nächste Mal kommen wir zu dem letzten Thema betreffs Vergebung und dann wird es ganz toll werden. Das verspreche ich euch, für mich zumindest, denn da hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, wenn du nicht ganz besonders Acht gibst und wenn du diese Sachen in deinem Herzen erlaubst, dann kannst du nicht erfüllen, was ich für dich habe. Damit hoffe ich, euch gut zu dienen. Tschüss, bis bald. Wenn du möchtest oder nicht, das stelle ich dir mal frei zur Verfügung. Du bist ja frei, alles anzuwenden oder nicht anzuwenden, was ich euch hier lehre. Aber etwas, was zumindest zu mir der Herr klipp und klar gesagt hat, ist Folgendes. Reinhard, habe ganz besondere... Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen an uns, Reinhard, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderheime hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa, unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.